Okay, und dann hast du eben noch erwähnt, dass du jetzt in der Flüchtlingsunterkunft arbeitest. Willst du davon mal erzählen? Wie bist du da hingekommen? Wie ist deine Arbeit da? Bist du gern da? Was sind die Herausforderungen? Komischerweise, die Airline hat mir dann erzählt, dass die brauchen in der ZUI brauchen die dringend eine Krankenschwester. Und ich war damals sogar in Altenheim beschäftigt und ich habe mir gedacht, körperlich schaffst du das nicht mehr weiter. Entweder musst du was anderes machen oder musst du weiterhin in Altenheim arbeiten. Und dann letztendlich habe ich mich beschlossen, eine Veränderung wäre nicht schaden und das habe ich auch getan. Ja, ich habe mich beworben bei Malteser und die haben mich sofort auch eingeladen für ein Vorstellungsgespräch und die haben sofort gefragt, wann ich anfangen darf. Und das ging sehr zugig, sehr schnell und ja, und dann muss ich dann halt den Aufhebungsvertrag dann halt beantragen und das hat auch geklappt. Erste 11.2000 muss ich selber überlegen. 2015, genau, habe ich da angefangen. Oh, Genau, okay. fast 6 Jahre jetzt. Ja. Und da bin ich sehr zufrieden, sage ich mal so, weil wir haben, ich weiß genau, damals war das so, wir müssen hier einmal im Monat Wochenende arbeiten. Aber letztendlich jetzt nicht mehr und wir haben eine feste Zeiten von 7:30 bis 16 Uhr, sage ich mal so, ist unsere Dienstzeiten. Und ich weiß schon, dass das Nachmittag nach 16 Uhr ist das jetzt, bin ich jetzt weg von der Arbeit. Und ich finde, diese Arbeitsstelle ist traumhaft. Ich habe mit unserem Chef auch gesagt, wissen Sie was, das ist jetzt meine letzte Stelle, bevor ich im Ruhestand gehe. Und weil hier, sage ich mal so, es ist richtig eine große Herausforderung für mich. Das sind viel verschiedene Leute, die viel verschiedene Erfahrungen, die viel verschiedene, sage ich mal so, Menschen, die ich dann treffen muss. Und man lernt immer mit anderen Menschen. Dieser Umgang mit den anderen Menschen, da gibt es schwierige Umgang, es gibt auch einen einfachen Umgang. Es gibt Menschen, wo ich manchmal sage, mein Gott, wie schön ich lebe. Nee, wie schön ist mein Leben noch im Vergleich bei den anderen. Und ich gehe gerne in der ZUI arbeiten. Das macht mich auch wirklich Spaß, dorthin zu arbeiten. Und Ich überlege gerade, was ist die Abkürzung? Zentrale Zentrum Unterbringung? Unterbringung Einrichtung Zentrale und Unterbringungseinrichtung. Unterbringungseinrichtung, genau, ZUI, genau. Okay. ZUI Hamm, richtig, ja. Und das ist wirklich schön. Ich habe Glück gehabt, ich habe bei der Chef die so hilfbereit und verständnisvoll für die Mitarbeiter und von daher sage ich auch immer wieder, das wird mein letzter Job sein, bevor ich in Rente gehe. Hoffe ich. Okay, und also ich meine, ich kann mir vorstellen, das ist eine große Herausforderung da, die dir sehr viel Flexibilität abverlangt, da du dauernd ganz andere Menschen vor dir hast. Das stimmt. Dadurch auch mit dem Corona-Beschränkungen mussten wir auch so viel mit dem Abstriche machen, das ist eigentlich, ne, das ist eine zusätzliche Arbeit auch für uns. Wir haben jetzt im Moment dann, damals war das nicht so viele Flüchtlinge bei uns in der Einrichtung, es wird aber immer mehr und es wird immer auch verschiedene Leute zu uns kommen, die verstehen das nicht mit unseren Öffnungszeiten, die wird egal, wenn das draufsteht an der Tür, Öffnungszeiten ist so und so, das wird immer angeklopft. Und die können auch nicht warten, egal wenn man sagt, um 10:30 Uhr kommt der Arzt, dann braucht man richtig Geduld. Wirklich verständnisvoll und Geduld. Weil manchmal reißt das auch schon zusammen, dieses Reibungen zwischen Patienten und Krankenschwester, egal wie man geduldig sein kann, wird das auch irgendwie, wie nennt man das, wird dann man halt auch dieses Wutanfall, wenn man, Wutanfall kann man nicht sagen, sondern ärgerlich mit sich selbst, weil es gibt Menschen, wo man halt aufdringlich ist, das möchte ich, das will ich, das musst du machen, geben die dann auch für uns diese Anweisungen. Und das ist schon für mich eine Herausforderung, dieses Geduld, mehr Geduld zu haben, mehr Verständnisvoller zu haben. Und ja, es ist auch nicht so einfach. Ja, die Menschen, die da zu dir kommen, die sind ja sicher zum großen Teil auch unter Stress. Unter großem Stress durch die Reise, die Flucht, die sie hinter sich haben, durch die Herausforderungen, die sie jetzt sehen in Deutschland, was sie alles erbringen müssen, um eventuell hier zu bleiben. Die Angst, dürfen sie hier bleiben? All das stellt Menschen ja unter enormem Stress. Und das damit stimmt. Musst du dann umgehen. Das stimmt. Aber nicht nur das. Es gibt auch, wir haben auch jetzt Flüchtlinge, die auch drogenabhängig sind. Und diese drogenabhängig, das sind schon für uns eine Herausforderung. Wie gehen wir damit um? Und zum Glück, wir haben immer so viel Seminar, also das sind Seminare, die für uns angeboten sind, die den Umgang, den Ton und so weiter. Wie gehen wir damit um mit diesen Menschen? Und es ist nicht so einfach. Also es gibt, und das habe ich auch mit meinem Kollegen damals betont, ich habe Angst, mit diesen Menschen draußen zu treffen, alleine, weil es gibt schon Menschen, die Angst machen können, die uns Angst jagen können. Und deswegen, wir haben immer diese Security bei uns, wenn was skaliert, dann sind wir auch da. Gibt es auch schöne Erfahrungen dort? Es gibt du hast es ja als Traumjob beschrieben, dann ist es also wohl auch schöne Erfahrungen geben. Es gibt immer, in jede Arbeitsstelle, die ich gehabt habe, gibt es immer schöne Erfahrungen. Und hier in der ZUI, schöne Erfahrung ist das, diese Sprache. Schöne Erfahrung, weil ich kann mit Menschen, fand ich immer so faszinierend. Das vergesse ich nicht. Ich stand da, als ich da angefangen war, eine Gruppe von Männern, die Arabisch gesprochen hat, die ich auch verstanden habe, habe ich mich umgedreht, habe ich mit denen in Arabisch gesprochen. Haben die dann gesagt, natürlich in Arabisch, oh Wallah, warum sprichst du denn eigentlich Arabisch? Du Philippinen, warum sprichst du denn Arabisch? Und dann habe ich dann erklärt, dass ich in Kuwait war, bla bla bla. Und seitdem machen die dann halt, wenn ich an diesem Moment, dann sagen die immer, du sprichst gar kein Arabisch, weil da ist ein Chinese, die spricht Arabisch. Die verstehen uns. Und das war eine schöne Erfahrung, die ich nicht vergessen kann. Und ich fand das immer so schön, wenn ich mit den Leuten wirklich übersetzen kann. Also wir haben einen richtigen Übersetzer, aber es ist schön, wenn die nicht da sind, dann ruft meine Kollegen mich an, dann kannst du verstehen, was die gesagt hat. Klar kann ich verstehen. Und finden das immer so schön, finde ich auch immer so schön. Das ist eine schöne Erfahrung, das ist ein schönes, sag ich mal so, schönes Gefühl, dass man auch Menschen helfen kann. Und das tue ich immer noch. Es gibt auch wirklich, das vergesse ich auch, das ist eine schöne Erfahrung auch, eine Dame, die kommt aus Syrien, der Mann muss im Krankenhaus und sie wollte ganz gerne jemanden besuchen, aber das Taschengeld ist ja noch nicht, das war montags, das Taschengeld hat sie noch nicht. Und dann habe ich mir gedacht, mein Gott, wenn ich in ihrer Stelle wäre, es ist schön, wenn einer hilft. Ich habe mein 10 Euro in mein Portemonnaie geholt und ich habe gesagt, nimm den 10 Euro und besuch deinen Mann. Die Frau hat sie mich im Arm genommen, aber richtig fest im Arm genommen und da sagte sie, wenn ich mein Taschengeld bekomme, kriegst du das Geld wieder. Tatsächlich, ich habe das gar nicht mehr dran gedacht. Eine Woche danach taucht die Dame wieder. Und dann sagte sie, nimm, das ist die 10 Euro mit Schokolade dazu. Und diese Erfahrung, ich habe gesagt, nein, sage ich, habe so oft das schon gemacht. Nein, nimm das, das ist für dich, ich habe mehr als du jetzt hast. Da sagte sie, nein, Haram, nimm das. Und dann hat sie mir die Schokolade gegeben. Und ich muss das nehmen, weil sonst wird sie beleidigt. Und diese Erfahrung, deswegen sagen die immer, die Flüchtlinge sind böse und die sind schlecht und so weiter. Und das stimmt nicht. Und das tue ich immer wieder noch. Wenn ein Kind oder so, was heißt Kind, ein 16-Jähriger, wo die Eltern wahrscheinlich irgendwo einkaufen gegangen sind und der muss unbedingt was kaufen und er hat hier und das und gebe ich immer noch. Und wissen Sie, ach, weißt du, dann kriege ich immer noch das Geld zurück. Und das ist eine schöne Erfahrung. Das sind Menschen, die ich betrachte immer, ach komm, das sind Menschen, die Hilfe brauchen. Und das habe ich auch immer getan. Und diese Helfen, das ist, kriege ich immer wieder zurück, mehr als was ich erwarte. Und das ist eine richtig schöne Erfahrung von den Leuten, die ich da treffe. Und die Frauen in dem Heim, kannst du irgendwie was Besonderes über die Frauen vielleicht sagen? Deine Beziehung zu den Frauen, die zu dir kommen? Auf den Philippinen meinst du? Oder auf nein, den, jetzt hier in der Flüchtlinge. Ich habe schöne Erfahrungen. Am meisten habe ich schöne Erfahrungen. Mal aus Syrien, mal aus Afghanistan, mal aus Nigeria und. Ich habe immer schöne Erfahrungen. Mhm. Klar, es gibt auch so, nicht alle, es gibt immer Gutes und ein Schlechtes. Aber am meisten habe ich eine gute Erfahrung mit den Frauen. Mhm. Und da habe ich kaum Probleme gehabt. Woran liegt das? Wahrscheinlich, weil ich diese Freundlichkeit, diese verständnisvoll oder dieses, ja, Fröhlichkeit, ich heiße doch Felicitas, heißt die Glückliche. Und ich singe gerne und das tue ich auch. Man spürt wahrscheinlich auch, dass ich zuhören kann, ohne anzuschreien. Schreien kann ich auch natürlich, aber mehr dieses verständnisvoll mit den Frauen, die geflüchtet sind. Ich habe auch immer gesagt, ich bin auch Ausländer. Und ich war auch gut aufgenommen. Und die Leute, die drumherum bei mir waren, die haben mich auch gut behandelt. Von daher gebe ich, was ich bekommen habe. Und das tue ich auch. Ja. Hm. Hast du eine wichtige Position als Brücke zur deutschen Gesellschaft? Hm? Ja, glaube ich schon. Glaube ich schon. Hoffe ich. Fühlst du dich jetzt hier zu Hause? Nicht so ganz. In Deutschland fühle ich mich nicht so... Nicht so wie zu Hause, wirklich. Ich habe damals zu meinen Kindern gesagt, wünsche mir, wenn ich mal die Möglichkeiten habe, ich muss nicht auf den Philippinen wohnen oder alt werden, sondern möchte ich ganz gerne entweder in Italien, wo warm ist, wo die Sonne immer scheint, wo am Meer ist. Ich weiß nicht, warum Italien. Ich weiß es nicht. Oder vielleicht, wo nicht so kalt ist. Wo nicht so dunkel ist im Herbst. Da wünsche ich mir ganz gerne wohnen. Einfach, wo dieses warmes Land, da würde ich ganz gerne freuen zu wohnen. Aber natürlich auf den Philippinen ist der einzige, wo man wahrscheinlich warm leben kann. Aber nee, Philippinen muss nicht sein. Ich habe immer gesagt, wo meine Kinder sind, möchte ich ganz gerne in der Nähe sein. Weil ich möchte auch ganz gerne immer mal meine Enkelkinder sehen, falls das ich mal einmal irgendwann mal bekommen kann. Ja, und von daher, Hamm oder in Deutschland ist noch nicht meine richtige Heimat. Das kann ich 100% sagen. Hm. Aber weiß ich nicht. Jetzt, nein. Ich weiß noch nicht, wo. Ich weiß jetzt nicht, wo meine Schicksal mich jetzt hinführen. Weiß ich noch nicht. Und das liegt am Klima. Klima, genau. Kalt, nass, dunkel. Und dunkel mag ich nicht so gerne. Mhm. Ja. Aber naja, solange das meine Kinder mich braucht, dann bleibe ich erstmal hier. Mein Freund, sage ich mal so, ich habe einen ganz lieben Freund, der mich auch braucht, sage ich mal so. Braucht, naja. Aber wie gesagt, es ist, nee. Hast du in Hamm einen Lieblingsort? Naja, nee. Ich habe keinen Lieblingsort. Vielleicht mal am Park, aber spazieren gehen, mal ein bisschen mal zur Ruhe kommen. Aber so Lieblingsort, nee. Ich habe keinen Lieblingsort. Ja. Ich gehe einfach, wo ich hier Spaß habe oder nee, eigentlich nicht. Aber du singst gerne. Ja, ich singe gerne. Ja, ich singe im Karaoke oder sowas. Oder wenn ich alleine bin, sage ich mal so, wenn ich am Kochen bin, ich koche gerne auf Leidenschaft. Ich koche gerne und hat meiner Mutter mal damals gesagt, wenn ich am Kochen bin, weil die hat mir schon richtig früh beigebracht, wie man kochen kann, sagte zu mir, wenn du singst während der Zeit, dass du kochst, wirst du einen alten Mann heiraten. Und mein Ex-Mann war 15 Jahre älter als ich. Und ja, bis jetzt singe ich. Und gerade wenn ich jetzt so nervös bin oder so gestresst bin, dann singe ich gerne. Da komme ich ein bisschen runter. Ja. Super, willst du uns was singen? Ja. ja, ein bisschen ein kleines Lied kann ich. Kannst du irgendwas, was mit den Philippinen zu tun hat oder so? Hast du da irgendein Lied? Ja, ich kann. Ein Ein philippinisches Lied? philippinisches Lied. Das wäre Ich kann, aber super. ein bisschen. Nakatanggap ako ng sulat mula sa amin. Nakalarawan doon ang marami kong alaala. Kaya't bigla akong lumuha dahil ako'y sabik na sa lalawigan kong minumutya. Danke sehr. Bitte. Dankeschön. Dieses Lied bedeutet, ich habe einen Brief bekommen und da stand die ganze Erinnerung von meiner Heimat. Und deswegen habe ich ein bisschen geweint, weil ich vermisse meine Heimat.